Jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Und damit einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Wenn Alex Wann und Notre Dame zusammen an den Decks stehen, dann gibt es treibende Grooves und melodische Eleganz. Heute in der zweiten Stunde für euch im Club-Ding. Los geht's mit Robin und Dopamin. Das ist so ein hypnotischer Dance-Remix von Jamie, der Robins Comeback-Single Dopamin in so eine bisschen dunklere Club- und Break-orientierte Version verwandelt hat. Definitiv spannend, weil es ist Jamies erster offizieller Remix seit 3 Jahren. Und ja, die kreative Verbindung der beiden besteht schon lange, nämlich seit ihrer Zusammenarbeit auf Live. Das war sein erstes Waze-Album. Direkt danach gibt's für euch Alexander Popo von When the Sun und Max Niklas habe ich auch noch für euch. Am Mikrofon ist der Florian und hier ist die Musik im Club-Ding. Ding. Unser Ding. Oh. Club Ding. Oh. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. Das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix und das jeden Sonntagabend für euch. Max Niklas war das mit Chess. Jetzt habe ich für euch A7S und Hedda mit Dreaming. Das ist ein sehr energiegeladener Track. A7S ist ja nicht nur Sänger, sondern auch erfolgreicher Songwriter und Produzent. Zum Beispiel mit dem Hit Breaking Me. Der ist in über 20 Ländern in die Charts gegangen. Und das ist natürlich für Dreaming auch absolut vorteilhaft, denn sowohl melodisch stark als auch kommerziell eingängig ist das Ding und wird deshalb garantiert auch erfolgreich. Direkt danach gibt's für euch noch Star Fox und Tender und Devlo mit Boss Bitch habe ich auch noch für euch. I'm Club Ding. Party Track. Ella se desespera si no lo tiene a su manera. Ella manda aquí, es una boss bitch. Ella se desespera si no lo tiene a su manera. Ella manda aquí, es una boss bitch. Una boss bitch. Flow und Boss Bitch im Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Jetzt mit Mode und Hard Antoine für euch. Die Nummer heißt Fade, die ist geheimnisvoll und die hat tatsächlich eine sehr, sehr, sehr coole Dance-Elektro-Hausmischung. Erschienen das Ganze auf Armada Music, die so ein bisschen scharfe Synths dabei haben, grobkörnige Percussions, gläsige Vocals. Ja, ist irgendwas zwischen tanzbarer Club-Engine und nächtlicher Atmosphäre. Erste Kollabo übrigens zwischen dem britischen Producer Mode und Hard Antoine. Wir freuen uns definitiv auf mehr. Direkt danach gibt's für euch Justé und Jack Style, John mit Turn the Lights Off und Cyril Rome Fortune mit Overdrive. Habe ich auch noch für euch hier im Clubding. Thank you. it's everything it takes. I'm holding on, so I won't let you fade away. die heißesten elektronischen Tracks. Für euch. Das Clubding hier, die Sounds of the Underground in the Mix, jeden Sonntagabend, immer für euch, hart scheppern. Julian Nico, up to you, mit Sago zusammen jetzt. Dann haben wir noch ein bisschen was Kommerzielleres, Robin Schulz, Sigala, Zoe Wees, AM to PM, aber ist zwar ein Playlist-Artist, aber es ist die markante Stimme von Zoe Wees. Aber wir haben natürlich was Besonderes rausgesucht. Den italienischen Producer Hypertone, der hat das geremixed. Und der gibt diesen Track ein bisschen dunkleren, einen intensiveren Sound. Finde ich total gelungen. Jetzt gleich für euch im Clubding, außerdem Otis und Noah für immer. Das Clubding hier. Mistake again. Guess it's just the way I am.

aus den Clubs. Für immer, so bleibt es für immer. trotzdem zu viel. So bleibt es für immer. Für immer. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground, für euch in the Mix. Wenn Alex Wann und Notre Dame zusammen an den Decks stehen, dann treffen treibende Grooves auf melodische Eleganz. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, wer von beiden was verkörpert. Alex Wann, der bringt definitiv seinen charakteristischen rhythmischen House-Sound dabei. Notre Dame hat so ein bisschen fein ausgearbeitete Melodien, so ein bisschen moderner French Touch. Diese Woche, eine Stunde lang, in the Mix, genau jetzt im Clubding für euch. to be. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you come from. For in my house, we are all free. One nation, God's children, coming together in the spirit of house. Feeling children, house music can make you do things.

don't come like he. No, I'm high like Kai, but no, I lay low. Key the key, got the flow, bro, know it. King rock poet, watch a man show it. I don't tip forward, don't lie, I come. Kick back with a louder bun. Chat shit from my bro group, boy, I get done. Then I give him another rubber, put a up in your mum. Tell me one, don't come like he. No, I'm high like Kai, but no, I lay low. Key the key, got the flow, bro, know it. King rock poet, watch a man show it. I don't tip forward, don't lie, I come. Kick back with a louder bun. Chat shit from my bro group, boy, I get done. Then I give him another rubber, put a up in your mum. Run around, shaking heads, breath of breath. run this sound. We run this sound.